بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. على سوفة الله من هانت فلتن الله زين الهاية وقفة محمد صلى الله عليه وسلم und auf all diejenigen, die seiner Sunna folgen bis an den Tag der Auferstehung. Heute werden wir inshallah den 38. Hadith der Hadith al-Nabawiyya al-Nawawiyya uns anschauen. Und keine Angst, es sind zwar nur 42 Hadith, aber wir haben ja nicht mit dem ersten Hadith angefangen. Wir werden inshallah, sobald wir mit den 42 fertig sind, bei Nummer 1 starten. Der heutige Hadith ist ein Hadith von Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu überliefert. Er berichtet, dass der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam berichtet, dass Allah subhanahu wa ta'ala folgendes gesagt hat. Also, wir haben hier einen Hadith Qudsi. Er sagt, inna Allah ta'ala qal, man aada li waliyan, faqad adhantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu. Wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu alladhi yabtushu biha, wa rijlahu alladhi yamshi biha. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, wahrlich Allah der Erhabene hat folgendes gesagt. Wer einen Wali von mir zum Feinde nimmt, dem verkünde ich den Krieg oder dem erkläre ich den Krieg. Und mein Diener nähert sich mir durch nichts mir Lieberes als diejenigen Dinge, die ich ihm auferlegt habe. Und mein Diener nähert sich mir so lange mit freiwilligen Taten, bis ich ihn liebe. Wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Und dann bin ich sein Auge, mit dem er sieht. Und dann bin ich seine Hand, mit der er greift. Und sein Fuß, mit dem er sich bewegt. Oder mit dem er läuft. Und wenn er mich dann um etwas bittet, dann werde ich es ihm gewiss geben. Und wenn er bei mir dann Zuflucht sucht, dann werde ich ihm sicherlich Zuflucht gewähren. Dieser Hadith ist überliefert in Sahih al-Bukhari. Und dieser Hadith, liebe Geschwister, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wahrlich Allah der Erhabene sagte. Des Öfteren wird das Wort Ta'ala im Deutschen mit Erhaben wiedergegeben. Und das Wort Ta'ala im Arabischen kommt vom Wort Ulu und bedeutet die Höhe. Und deswegen ist die Übersetzung mit Erhaben nicht so ideal, weil das nicht die arabische Bedeutung so gut wiedergibt. Aber bis jetzt ist mir kein besseres Weg über den Weg, kein Wort über den Weg gelaufen. Also könnte man es auch Ta'ala lassen und jedes Mal erklären, wäre auch eine Möglichkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wer einen Wali von mir zum Feinde nimmt, dem erkläre ich den Krieg. Was ist ein Wali? Ein Wali ist jemand, der Allah subhanahu wa ta'ala nahe steht. Das heißt, jemand, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Jemand, der eine besonders hohe Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Warum? Weil er das umsetzt, was Allah von ihm verlangt hat. Und weil er dem aus dem Weg geht, was Allah verboten hat. Und weil er der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgt, ihr nichts hinzufügt, nichts davon weglässt, sondern also so gut er kann natürlich, sondern er versucht sich so gut wie möglich zu richten an der Sunna. Und noch eine bessere Erläuterung als diese haben wir im Koran al-Karim, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Also Allah subhanahu wa ta'ala selbst hat uns im Koran al-Karim definiert, was eine Person ist, die Allah subhanahu wa ta'ala nahe steht. Und er sagte, hört, wahrlich, die Awliya von Allah, Awliya ist der Plural von Wali, er sagte, wahrlich, die Awliya von Allah, la khawfun alayhim, keine Furcht wird über sie kommen. Wa la hum yahzanun, noch werden sie traurig sein. Al-Huzn ist die Traurigkeit. Alladhina amanu, das sind diejenigen, die geglaubt haben. Das heißt, diejenigen, die alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Menschen gesagt hat, für wahr erklärt haben. Die daran geglaubt haben, was er gesagt hat. Die ihm geglaubt haben. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, und sie haben sich immer vorgesehen. Oder sie waren gottesfürchtig. Ja? Weil Taqwa bedeutet ja, sich zu schützen, das habe ich gesagt, sie haben sich immer vorgesehen. Vorgesehen vor was? Vor Allahs Zorn, vor Allahs Strafe. Indem sie natürlich immer die Verbote, den Verboten aus dem Weg gegangen sind und die Gebote eingehalten haben. Insofern jede Person, auf der einen Seite jede Person, die das umsetzt, die Iman hat an alles, was Allah im Koran sagt und das akzeptiert, so wie Allah das gesagt hat, nicht zu viel hinterfragt im Sinne von, also hinterfragen kann man im Sinne von, dass man versucht herauszufinden, die Weisheit, warum Allah subhanahu wa ta'ala etwas so und so gesagt hat. Aber hinterfragen im Sinne von, dass man erst daran glaubt, wenn es einem einleuchtet, wenn man das mit dem eigenen Verstand gut versteht, das ist natürlich nicht in Ordnung. Und sie waren gottesfürchtig, habe ich schon erklärt, was das bedeutet. Insofern, jede Person kann ein nahegestellter Allah sein. Jede Person kann ein nahegestellter Allah sein. Und es kann sein, dass jemand, wer ist die Geschwister von uns, auch von uns, die Anwesenden, ein Wali ist und keiner weiß das, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist der zweite Punkt, der Aspekt. Niemand weiß, wer ist ein rechtschaffener Mensch. Niemand weiß, wer ist ein gottesfürchtiger Mensch. Niemand weiß, wer ist ein gläubiger Mensch sogar, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Weil vieles von den Dingen hängt ab, was im Herzen ist. Und du weißt ja nicht, warum eine Person gute Sachen macht. Und du weißt ja nicht, warum eine Person unter den Muslimen ist. Es gibt sogar, unter den Muslimen gibt es auch Heuchler. Ja, das heißt, Leute, die sich als Muslime ausgeben, in Wirklichkeit gegen die Muslime arbeiten. So etwas gibt es auch unter den Muslimen. Und deswegen, liebe Geschwister, gehört zu unserer Aqidah von Ahl Sunnah, man darf niemals auf eine Person zeigen und sagen, diese Person ist ein Rechtschaffener oder diese Person ist ein Paradiesbewohner oder diese Person ist ein Gottesfürchtiger oder diese Person wird ins Paradies oder was auch immer. All diese Sachen darf man nicht sagen. Man darf höchstens sagen, ich denke, die Person ist inshallah ein guter Mensch und mehr darf man nicht seine Zunge beschmutzen mit mehr als das. Warum? Weil wir mehr als einen Beweis haben aus dem Koran und aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass man das nicht darf. Auf der einen Seite darf man nicht jemandem das Paradies sozusagen versprechen und auf der anderen Seite darf man auch nicht jemandem sozusagen die Hölle versprechen. Und einen Beweis haben wir aus dem Koran dafür. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Najm, وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. Das heißt, macht keine Tazkiyah in Bezug auf euch selbst. Gemeint ist, jemanden lauter sprechen, rein sprechen, selig sprechen. Zu sagen, der, mashallah, ist sehr gut. Ein guter Mensch bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist immer Tazkiyah. Und Tazkiyah wird auch verwendet heutzutage im Sinne eines Empfehlungsschreibens. Also jemand, was es sagt, die Person, die ist geeignet. Weil die kenne ich gut und ich weiß, dass er, weil ich so lange mit ihm zusammen war und ihn sozusagen in- und auswendig kann, deswegen sage ich, die Person, mashallah, sie ist geeignet. Ja? Das hat man ein Empfehlungsschreiben, Tazkiyah. Und wenn man das macht mit einem gläubigen Menschen in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, dann muss man diese Person sehr gut kennen, sein Inneres und sein Äußeres, und das kann man ja gar nicht. Und deswegen darf man das nicht machen und niemals mit jemandem Finger zeigen und sagen, diese Person ist ein gottesfürchtiger Mensch. Höchstens, ich denke, er ist gottesfürchtig. Seinen äußerlichen Anschein nach dem, was er tut, weist alles darauf hin, dass er so etwas verdient. Der Beweis ist, wie gesagt, weil Allah gesagt hat, وَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ. Sprecht euch nicht selbst lauter oder selig oder rein. Und für den umgekehrten Fall genauso. Für den umgekehrten Fall haben wir eine Geschichte, die uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam überliefert, über zwei Leute der Kinder Israels, wo der eine, der war ein Sünder und der hat nicht abgelassen von schlechten Taten, und der andere war ein gläubiger Mensch, der viel Gutes gemacht hat, und jedes Mal, wenn er bei dem Sünder vorbeiging, hat er zu ihm gesagt, hör dich auf, aqsir, mach meintlich Halt, du machst immer viele verbotene Sachen. Und dann hat der andere also nie auf ihn gehört, hat es mal weitergemacht, bis eines Tages hat er offensichtlich eine sehr schlimme Sache gemacht, und dann hat der gläubige Mensch zu ihm gesagt, also hör endlich auf, und dann sagt der andere zu ihm, sag mal, was ist los eigentlich? Hat Gott dich etwa zu mir als Wächter geschickt? Bist du etwa da, um nur zu gucken, was ich mache? Geh weg, verschwind, ich will dich nicht sehen. Und der Mann sagte zu ihm, bei Allah, Allah wird dir niemals vergeben. Und das war viel zu viel. Denn Allah subhanahu wa ta'ala selbst entscheidet, wem er vergibt und wem er nicht vergibt. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala, als sie beide hat sterben lassen, hat er sie bei sich versammelt und hat gesagt, wer ist derjenige, der bei mir geschworen hat, dass ich niemals der Person so und so vergeben werde. Also wer nimmt sich das Recht, über mich zu urteilen, sozusagen. Ja? Und Allah hat gesagt, ich habe dem ihm vergeben und deine Taten habe ich alle zunichte gemacht. Und all dies wegen einem Wort, was er gesagt hat. Und deswegen, ihr wisst ja, man kann mit einem Wort in den Islam eintreten, man kann auch mit einem Wort in den Islam austreten und man kann auch, wie Allah in Surat al-Hujurat sagte am Anfang, dass wenn man sogar seine Stimme erhebt über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann kann es sein, dass die eigenen Taten alle weggehen. Das heißt, als hätte man nie gebetet, nie gefastet, nie etwas gemacht. Ja. Warum? Weil man seine Stimme über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, seine Stimme erhoben hat. Das, damals war das genau so, wie es da steht. Das heißt, also, wenn der Prophet gesprochen hat, sallallahu alaihi wasallam, dürfte man nicht sozusagen ins Wort fallen. Aber auch heutzutage, wenn jemand sozusagen ein Botschafter des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und die Gelehrten sind die Botschafter der Propheten. Warum? Weil sie sind die Erben der Propheten. Sie haben geerbt, was die Propheten gesagt haben und sie gehen das an die Leute weiter. Deswegen, wenn eine Person dir etwas mitteilt und du vertraust ihr, dass sie das über den Propheten sallallahu alaihi wasallam weiß und sie sagt es, ist es so, als hättest du es vom Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt gehört. Ja. Und der Beweis ist, dass unser Prophet a.s.w. hat ja mehrere Briefe geschickt zu den verschiedenen Herrschern und er hat auch manche Sahabe geschickt in verschiedenen Ortschaften und sie haben alle die Botschaft des Islam weitergegeben. Und wenn sie die Botschaft des Islam erfahren haben, dann mussten sie sie annehmen und sie hätten nicht sagen können, nein, wir akzeptieren das nur, wenn der Prophet selbst zu uns kommt und zu uns spricht. Nee, das war nicht der Fall und deswegen sagen die Gelehrten, es reicht, wenn eine vertrauenswürdige Person dir etwas berichtet über den Islam und du hast keinen Grund, das abzulehnen, dann ist sozusagen das Wort gegen dich fällig. Das heißt, du hast kein Argument mehr zu sagen, ich habe das nicht irgendwie mitgehört, erfahren und so. Und das zeigt auch, dass es falsch ist, auch wenn das direkt mit dem Thema nicht so viel zu tun, aber das zeigt, dass es auch falsch ist, was manche Leute denken, dass wenn es um Glaubensinhalte in der Religion geht, sagen manche Leute, dann reicht es mir nicht aus, wenn ich einen Hadith höre, sagen sie. Ich will 2, 3, 4, 5, 50, 60. Er will sehr viele Hadithe haben. Er sagt sogar Mutawatir. Und Mutawatir ist bei manchen Gelehrten wirklich bei 60, 70, 80. Er sagt, er möchte so und so viele Hadithe haben, dann wird er erst glauben da. Vorher nicht. Und das ist falsch. Das ist falsch. Weil wieso akzeptierst du etwas, wenn es über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert wird und es geht um dein Salah? Dein Salah akzeptierst du. Aber wenn es nur um etwas geht, was du glaubst, nicht nur danach handelst, dann akzeptierst du es nicht. Und es sind die gleichen Personen, die es überliefert haben und die gleiche Person, die es ausgesprochen hat. Das ist natürlich also kein richtige Vorgehensweise. Der Prophet, Allah subhanahu wa ta'ala, sagte in diesem Hadith Qudsi, und wie wir gesagt haben, die Hadith Qudsi bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala das gesagt hat. Und manche Gelehrte sagen, dass nicht Allah das gesagt hat, sondern der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Informationen bekommen hat und hat sie so ausgedrückt, den Leuten so ausgedrückt. Ja? Und beides sind Ansichten, die es unter der Ahl Sunnah gibt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiterhin, wer einen Wali von mir zum Feinde nimmt. Die Gelehrten haben gesagt, zumindest manche haben gesagt, dass gemeint ist, zum Feinde nehmen einen Wali aufgrund seiner Wilaya. Das heißt, aufgrund seiner Position, die er hatte bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ansonsten, wenn du jemanden zum Feinde nimmst, aufgrund anderer Dinge, ja, aufgrund legitimer Dinge, dann hat das mit einer anderen Sache nichts zu tun. Weil auch egal wie gut ein Mensch ist, liebe Geschwister, außer die Propheten nehmen wir beiseite, egal wie gut ein Mensch ist, der macht Fehler. Und der macht auch manchmal Sachen, die ungerecht sind. Und es kann auch sein, dass er manchmal jemand anderes zornig macht. Ja? Im Gegensatz zu manchen Leuten, die sagen, wenn sie einen Gelehrten sehen und der macht irgendeine Bewegung oder irgendeine Aussage, sagen sie, das ist kein Gelehrter, so verhält sich kein Gelehrter. Ja? Weil die denken immer, die Gelehrten sind irgendwo auf dem Mond und der andere auf der Sonne, weil das ist zu heiß, egal woanders. Weißt du, die denken immer, die sind irgendwo ganz oben auf den Sternen und die haben eine bestimmte Vorstellung davon, warum, weil sie nie mit Gelehrten zusammen gewesen sind. Und sie wissen nicht, das sind auch ganz normale Menschen, die auch Fehler machen, die sich auch streiten können, die auch mal was Falsches sagen können und so weiter und so fort. Ja? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man diese Sache verstanden hat. Das heißt, es geht also darum, jemanden zum Feinde zu nehmen, der ein nahegestellter Allahs ist, und man nimmt ihn zum Feinde, weil er ein nahegestellter Allahs ist. Also wehe denjenigen Menschen, die andere Leute, die Religion umsetzen, die religiös sind und gläubig sind, innen und außen, dass sie solche Leute verabscheuen. So etwas gibt es tatsächlich in der Realität. Es gibt manche Leute, sie mögen andere nicht wegen ihrer Religiosität. Weil sie viel beten, weil sie in die Moschee gehen, weil sie, weiß nicht was, mit gläubigen Menschen zusammen sind, das ist ein Problem. Auf solche Leute kann dieser Hadith zutreffen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, dass er solchen Leuten den Krieg erklärt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem etwas androht, das heißt eine Strafe androht, oder das ist ja nicht geringer als eine Strafe, dann weist das darauf hin, dass es eine der großen Sünden ist. Warum? Weil wir lesen in Surat al-Baqarah, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen Menschen, die mit Zinsen zu tun haben. Und ihr müsst aufpassen. Also im Koran steht zwar, oder machen wir jetzt den Satz zu Ende, dass Allah subhanahu wa ta'ala denjenigen Menschen, die Zinsen verschlingen, er droht ihnen auch mit dem Krieg. Er sagt, fa'dhanu biharbin min Allahi wa Rasuli. Also er droht ihnen eine Kriegserklärung, wenn sie weitermachen, nachdem sie erfahren haben, dass es haram ist, und sie machen immer noch weiter, das ist eine Katastrophe. Und manche Leute machen den Fehler. Sie lesen den Koran und dann sagen sie, ach, es geht hier nur darum, dass man Zinsen nimmt. Sozusagen, die Bank ist das Problem. Sie macht das Verbotene. Ich allerdings, ich nehme nur den Kredit, ich zahle die Zinsen an jemand anderes. Und das ist falsch. Das ist die Ansicht einer Person, die nur den Koran anschaut und die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam außer Acht lässt. Und jemand, der nur den Koran betrachtet, obwohl es das Wort Allahs ist, er wird, wenn er nur den Koran betrachtet, in die Irre gehen, wenn er die Sunna nicht mit berücksichtigt. Und warum? Warum? Weil man kann nicht nur dem Koran alleine folgen. Es geht nicht. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala im Koran an zahlreichen Stellen uns aufgefordert hat, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu gehorchen. Und er sagte auch subhanahu wa ta'ala, dass nachdem er dem Propheten sallallahu alaihi wasallam den Koran erläutert hat und erklärt hat, sagte er, thumma inna alayna bayana. Und hiernach obliegt uns die Erläuterung. Das heißt, die Sunna oder die Erläuterung des Koran ist etwas anderes als der Koran. Weil nach der Lesung kommt die Erläuterung. Oder Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. Und wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt. Das ist der Koran, zweifellos. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt worden ist. Wunderbar. Das heißt also, wir haben den Koran, die Ermahnung, und nebendran haben wir noch die Erläuterung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und warum ich das gesagt habe? Weil in der Sunna sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَالْآكِلُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ. Das heißt, sowohl derjenige, der Zinsen verschlingt, als auch derjenige, der sie hergibt, sind gleich. Das heißt, wir sind in Sünde gleich. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ. Das heißt, es gibt nichts, wodurch du dich Allah subhanahu wa ta'ala nähern kannst, besser nähern kannst, außer durch diejenigen Dinge, die Allah zur Pflicht gemacht hat. Und deswegen, der Muslim beginnt eben mit den Sachen, die Allah einem auferlegt hat, logischerweise. Und danach, wenn er die Pflichten alle erfüllt hat, dann guckt er, ob er freiwillige Sachen machen kann. Dieses Beispiel oder diese Reihenfolge, so einfach sie auch klingen mag, trotzdem gibt es Menschen, die diese Reihenfolge verletzen. Indem sie zum Beispiel, und das ist eine Sache, an die wir immer wieder erinnern sollten, die Pflichten der Reihenfolgepflichten vergessen. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surah Isra, ganz klar und deutlich, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Das heißt, dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Oder gesellt ihm nichts bei heißt also, ihm zum Teilhaber machen. Und seid den Eltern gegenüber gütig. Und seid den Eltern gegenüber gütig. Das heißt, nachdem du die Pflichten Allah gegenüber gegeben hast, was dein Tawhid angeht und was deine Gebete angeht und was deine Gottesdienste angeht, danach kommen die Eltern. Also, wenn du also eine freiwillige Tat machst und es gibt etwas und deine Eltern brauchen dich zum Beispiel in einer anderen Sache, dann ist es nicht nur besser für dich, dass du das machst, was deine Eltern gesagt haben, sondern Pflicht. Und da muss man auch immer aufpassen, weil öfter die eigene Seele möchte gerne etwas Bestimmtes machen. Und man denkt, das ist besser. Aber in Wirklichkeit ist es vielleicht besser, wenn man sich um seine Eltern kümmert. Deswegen gibt es manche Menschen, möge Allah sie dafür belohnen, die, wenn ihre Eltern krank werden und Hilfe brauchen und Fürsorge brauchen, jahrelang viele freiwillige Sachen weglassen. Vielleicht das viel Lesen in der Religion, viel Beten oder viel Verreisen aufgrund der Religion. All diese Sachen lassen sie weg, weil sie müssen sich jetzt um ihre eigenen Eltern kümmern. Weil das ist besser für sie. Und im Endeffekt, du denkst, vielleicht das eine ist besser, aber das andere ist besser. Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat das im Koran auch klar und deutlich gesagt, dass es sein kann, dass wir Dinge verabscheuen, die sind aber besser für uns. Und es kann sein, dass wir Dinge lieben, die sind aber nicht so gut für uns. Und am Endeffekt geht es ja nicht darum, dass du so und so viele Gebete gemacht hast. Und es geht auch nicht darum, dass du so und so viel gelesen hast in der Religion, so viel gelehrt hast. Sondern es geht am Endeffekt darum, wie viel von Allah subhanahu wa ta'ala erstens angenommen worden ist und zweitens, wie er dich dafür belohnen wird. Wie er dich dafür belohnen wird. Und zweifellos, und das ist ja der Sinn des Hadithes, zweifellos wird eine Sache, die Pflicht ist, besser entlohnt als eine Sache, die freiwillig gewesen ist. Und weil Allah es ja direkt gesagt hat. Danach, liebe Geschwister, wenn man also diejenigen Dinge tut, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt, dann liebt er einen. Und wir wollen jetzt mal sehen, was es bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen Menschen liebt. Und an diesen Punkten können wir inshallah erkennen, wie nahe sind wir an Allah subhanahu wa ta'ala. Weil, noch diesen einen Satz, Allah sagte, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Das heißt, je mehr freiwillige Taten du machst, desto eher wird dich Allah subhanahu wa ta'ala lieben. Das heißt, der Mensch begeht so lange freiwillige Taten, oder mein Diener begeht so lange freiwillige Taten, bis ich ihn liebe. Also, erst wissen wir, ein Minimum gibt es und das sind die Pflichten. Danach willst du Allah subhanahu wa ta'ala ihn lieben, dann machst du freiwillige Taten zusätzlich. Also, diejenigen Personen, die sich darauf, sozusagen nur die Pflichten machen, und nichts Freiwilliges machen, weder an Gebeten noch an guten Taten, egal was ist, sie werden nicht die hohen Stufen erreichen, die Allah subhanahu wa ta'ala ihnen versprochen hat, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und was bedeutet es, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen liebt? Freiwillige Taten, gemeint ist die Gebete zum Beispiel. Also es ist nicht das gleiche, ob eine Person sagt, sie betet nur ihre 5 Gebete, oder eine Person, die sagt, nein, ich bete auch meine freiwilligen Gebete. Besonders die wichtigsten 2 Raka'at sind bei diesen regelmäßigen Gebeten vor und nach den Fard-Gebeten sind die 2 Rak'at vor dem Morgengebet. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Raka'at al-Fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Die beiden Raka'a vor dem Morgengebet sind besser als das Diesseits und alles, was es darin gibt. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemand liebt, dann erstens festigt er einen in Wort und Tat. Das heißt, die Person, egal was sie sagt, sie spricht Vernünftiges. Und sie spricht meistens immer nur Gutes. Und selten spricht sie sinnlos und Schwachsinniges. Und wenn sie handelt, zeigt es sich, dass seine Handlung war im Nachhinein die richtige. Weil manchmal, man weiß nicht genau, was man machen soll in bestimmten Situationen. Und nachher stellt sich heraus, dass die Person hat richtig entschieden. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihr geholfen. Ebenso, dass man die Wahrheit immer als Wahrheit erkennt. Und dass die Person keine falschen Maßstäbe hat. Sie sieht etwas, was verboten ist, und es ist auch wirklich in ihrem Herzen etwas Verbotenes. Weil manche Leute, sie sehen Dinge als nicht so schlimm. Oder sie sehen Dinge, die nicht so schlimm sind, als sehr schlimm. Und das bedeutet, dass sie die Sachen nicht so sehen, wie sie eigentlich wirklich sind. Also manche Leute machen aus Kleinigkeiten große Sachen. Ja? Oder aus Großigkeiten kleine Sachen. Das gibt es auch. Jemand in religiösen Angelegenheiten, in Pflichten, in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala, leichtsinnig umgeht und sagt, das ist nicht so wichtig. Gott braucht das nicht. Wofür machst du das? Warum gibst du dir so viel Mühe? Solche Sachen kann es in diese Kategorie fallen. Ebenso, ein Zeichen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, ist, dass du nur Dinge hörst, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Du hörst also nicht, du hörst also keine Musik. Du hörst auch nicht zu, wenn jemand bei dir schlecht über andere Leute spricht. Und du verabscheust es, wenn jemand irgendwie Unruhe stiften will unter den Leuten, indem man Namima macht. Namima bedeutet ja gerade, dass man irgendeine Sache, ein Problem weiterträgt von einer Person zur nächsten und dadurch sozusagen Unruhe verursacht. Das ist eine Sache, liebe Geschwister, die geschieht sehr oft. Sehr oft. Und man kriegt das mit, dass die Leute zum Beispiel sagen, meinetwegen, die Leute in der Moschee, die sind irgendwie komisch. Das ist ein klassischer Fall für Namima. Oder die Leute, oder die sagen, in der Moschee, da gibt es, die Leute haben sich in Gruppen geteilt. Oder diese Moschee, die ist so, und die Moschee ist so. Dadurch bringst du nämlich viele Leute von den Gotteshäusern weg. Und du musst auch aufpassen, wenn du so sprichst über andere Moscheen. Denn bei manchen Menschen, ihr wisst das, also die meisten von euch, ich bin sicher, die meisten von euch sind, wenn sie religiös sind, eine Minderheit in ihrer Familie. Eine Minderheit in der Familie. Das heißt, wenn du deine ganze Familie anguckst, Eltern, Großeltern, Onkels, Tanten, weiß nicht was, dann bist du meistens eine Minderheit. Und bei manchen diesen Leuten, jetzt die nicht religiös sind in deiner Familie, meinst du nicht, es wäre besser, wenn er in irgendeine Moschee von den Muslimen geht? Egal, irgendeine Moschee, hauptsächlich sind Muslime. Besser als, dass er gar nichts macht. Weil er gar nicht betet, gar nichts macht von der Religion. Ja. Aber auch solche Leute kann es sein, die bringst du ab. Von Moscheen, auch mit denen, wenn es Moscheen sind, mit denen du zum Beispiel nicht immer hundertprozentig einverstanden bist. Deswegen muss man aufpassen, mit wem man über was redet, sodass man nicht mehr Schaden verursacht, als man eigentlich wollte. Ja, die Sache mit, dass man nur Wahres hört, ist ja gerade hier im Hadith erwähnt. Allah sagte, wenn ich jemanden liebe, oder wenn ich ihn dann liebe, dann bin ich das Gehör, mit dem er hört. Und das bedeutet eben, er hört nur Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Und ich bin das, sein Auge, mit dem er sieht. Und er sieht nur noch Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala mag. Eine weitere Eigenschaft ist, wie er auch im Hadith sagte, und dann bin ich seine Hand, mit der er greift. Und er berührt nur noch Dinge, Für den Dach. Ich trinke keinen Alkohol oder sowas. Ich trinke keinen Alkohol, das macht man auch mit der Hand. Ja? Oder ähnliches. Und ich bin sein Bein, mit dem er läuft. Das heißt, die Person läuft nur noch dorthin, wo Allah subhanahu wa ta'ala ihn gerne sieht. Und dann das Schönste an der ganzen Sache ist, dass sein Dua erhört wird. Sein Dua wird gehört. Also können wir daraus schlussfolgern. Hast du das Gefühl, dass du Dua machst und dein Dua wird nicht erhört, dann gibt es dafür Gründe. Und eines der Gründe ist, dass du in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala ihm ein bisschen Unrecht tust. Das heißt, du machst nicht Unrecht im Sinne, dass du Verbotes machst, sondern Unrecht im Sinne von, du verlangst etwas, obwohl du bist gar nicht auf dieser Stufe. Entweder weil deine Gewissheit, dein Yaqin ist nicht stark genug beim Dua, du zweifelst, du sagst, ich probiere mal, vielleicht wird mir erhört. Oder weil du eben zu wenige freiwillige Taten machst. Allah sagte, wenn er mich dann bittet, das heißt diejenige Person, die ich liebe, wenn er mich dann bittet, dann werde ich ihm gewiss geben. Also wird sein Dua erhört. Und wenn er bei mir um Zuflucht sucht, wenn er bei mir Zuflucht sucht, dann werde ich ihm Zuflucht gewähren. Also lernen wir daraus, liebe Geschwister, wer möchte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn liebt, der soll darauf achten, dass er ab heute, wenn er das noch nicht gemacht hat, besonders bei den 5 Gebeten darauf achtet, nicht nur, dass er diese 5 Gebete, darüber reden wir öfter, dass er die 5 Gebete ordentlich verrichtet, so wie Allah es mag, aber dass er vor dem Morgengebet 2 Rakat verrichtet. 2 Rakat. Dann, dass er, und der ersten Rakat liest man Qul ya ayyuhal kafirun, in der zweiten Rakat Qul wallahu ahad, oder anders, das ist eine Möglichkeit. Dann vor dem Mittagsgebet verrichtet man 2 Rakat. Nach dem Mittagsgebet verrichtet man 2 Rakat. Nach dem Maghrib-Gebet, dem Sonnenuntergangsgebet, verrichtet man 2 Rakat. Und nach dem Isha-Gebet verrichtet man ebenfalls 2 Rakat. Das sind freiwillige Gebete, Sunan, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam tagtäglich, solange er nicht auf der Reise gewesen hat, er sie immer verrichtet. Und das Tolle ist auch, wenn du dich daran gewöhnst, Freiwilliges zu tun oder Gutes allgemein, dann wird dir diese Tat niedergeschrieben, auch wenn du sie nicht machst, wenn etwas dazwischen kommt, wie zum Beispiel Krankheit oder du eben auf Reise bist. Weil dann lässt du sie ja absichtlich weg auf der Reise, damit du das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam folgst. Das ist, was die Gebete angeht. Ansonsten, was das Fasten angeht, so kann man montags fasten und donnerstags fasten. Das ist eine Sunna. Und was die Zakat angeht, so kann man regelmäßig spenden, Tür steht einem offen. Und was die Hajj angeht, so kann man das ganze Jahr über Umrah machen. Und die Umrah ist die kleine Form, der Hajj, zweifellos. Und viele andere Dinge, liebe Geschwister, kann man machen. Und man sucht sich, und wer ist derjenige Mensch, der alles machen kann? Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ist unser Vorbild in allen Dingen. Aber wenn du gemerkt hast, dass du in einer Sache in der Religion besonders gut sein kannst, zum Beispiel der Moschee helfen, kannst nützlich sein für die Moschee zum Beispiel, dann nutzt diese Sache aus und du musst, es ist auch nicht möglich, dass du alles das perfekt machst. Du wirst es nicht besser machen können und nicht mal einmal genauso machen können, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Deswegen guck mal, was du am besten machen kannst und gib dir darin Mühe. Barakallahu fikum. Das war es, was ich heute zu dem Hadith sagen wollte. Machen wir eine paarminütige Pause und dann schauen wir, wie das hier ausgeht.